Deutschlandfunk. Kommentar. In der Türkei sind 18 Journalisten angeklagt. Der Vorwurf der Staatsanwälte, die Journalisten hätten terroristische Propaganda verbreitet, indem sie ein Foto von einer Geiselnahme veröffentlichten. Journalistenverbände kritisieren das Vorgehen der türkischen Justiz bereits als Verstoß gegen die Pressefreiheit. Reinhard Baumgarten kommentiert. Wer im Internet den Namen Peter Lorenz eingibt, der stößt bei seiner Suche gleich auf das berühmte Foto von Ende Februar 1975. Es zeigt den ehemaligen CDU-Politiker mit einem handgeschriebenen Pappschild, auf dem steht Peter Lorenz, Gefangener der Bewegung 2. Juni. Es ist ein Foto, das schlechte Erinnerungen weckt an eine Zeit, als die Bundesrepublik Deutschland ein Terrorismusproblem hatte. Es ist ein Foto der Zeitgeschichte und deshalb frei zugänglich. In der Türkei haben mehrere Zeitungen Anfang April das Foto eines sich in Geiselhaft befindenden Staatsanwalts veröffentlicht. Zu sehen war Mehmet Selim Kiraz mit einer Pistole linksradikaler Terroristen an der Schläfe. 18 Redakteuren und Journalisten wirft die Staatsanwaltschaft in Istanbul nun vor, terroristische Propaganda verbreitet zu haben. Kommt es zur Verurteilung, dann müssen die Beschuldigten mit bis zu 7,5 Jahren Haft rechnen. Wieder einmal geht die türkische Justiz gegen Journalisten vor. Alles rechtens, alles im Rahmen der Gesetze, versichern die Verantwortlichen in Ankara. Als im vergangenen Jahr tausende Polizisten, Staatsanwälte und Richter versetzt wurden, weil sie sich mit angeblich korrupten Ministern und AKP-Garanten beschäftigten, hieß es auch, alles im Rahmen der Gesetze. Nun geht die Staatsanwaltschaft gegen beide Co-Vorsitzende der prokurdischen HDP vor und sie will erreichen, dass deren parlamentarische Immunität aufgehoben wird. Und wieder geschieht alles im Rahmen der Gesetze. Bei genauer Prüfung dürfte das auch stimmen. Denn die herrschende AKP unter ihrem langjährigen Vorsitzenden Erdogan hat ihre Zeit dazu genutzt, Gesetze nach eigenem Nutzen und Frommen zu gestalten. Was sagt das über den Zustand der Demokratie in der Türkei aus? Sie funktioniert gut, zum Nutzen und Frommen von Präsident Erdogan und seinen Getreuen. Beugung des Rechts in der Türkei? Bewahre nein! Es ist eine Anpassung an die politischen Erfordernisse der Herrschenden. Wenn Reporter, Journalisten, Politiker oder Aktivisten der Zivilgesellschaft damit Probleme haben, dann müssen sie im Rahmen geltender Gesetze für ihre Vergehen bitter büßen. Bitter büßen. Beide Wörter stammen aus dem Vokabular von Präsident Erdogan. Er hat sie dem Chefredakteur Can Dündar entgegengeschleudert, weil dieser über angebliche Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an die Terrorgruppe Islamischer Staat berichtet hatte. Ob's stimmt? Wir wissen es nicht. Es gab keinen Untersuchungsausschuss, es gab eine Nachrichtensperre und Strafandrohungen. Wahrheit ist oft eine Frage der Deutung. Die Deutungshoheit in der Türkei hat Recep Tayyip Erdogan.